What great stuff are we seeing today, Ritz? Jeder Film muss eine Idee klar zum Ausdruck bringen, Jerry. Hier geht es um den Kampf des Individuums gegen das Schicksal. Was ist los mit dem Kino in diesen Tagen? Diese wunderbar starken, komplexen Frauenfiguren auf Platz 5, Platz 4, Platz 3. Sarah Gavrins Wäscherin, die in die Suffragettenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts gerät. Suffragette, Taten statt Worte. Die fünf türkischen Schwestern Mustang von Deniz Gamze Ergüven. Die gefangen sind, konkret wie übertragen, in einem restriktiven Moralkodex und um Freiheit und Selbstbestimmung kämpfen, so wie die britische Wäscherin Jahrzehnte vorher. Das jüdische Mädchen, das sich mit unfassbarer Kraft, aber vergeblich Das Tagebuch der Anne Frank von Hans Steinbichler gegen die Vernichtung durch die Nazis wehrt. Große Figuren, große Frauengeschichten. Jammern über den Zustand des Kinos gerne beim nächsten Mal wieder. Heute nicht. Punkt. Wobei zu dieser euphorischen Kinostimmung Platz 5, Platz 4, Platz 3 auch der diesjährige Oscar-Gewinner vehement beiträgt. Sie sind Chefredakteur des Spotlight-Teams? Also wir sind ein vierköpfiges Investigationsteam. Platz 2, Spotlight von Tom McCarthy. Die intensivste Wirkung erzeugt das Kino häufig, wenn es klug den Grat zwischen Zeigen und Nicht-Zeigen abschreitet. Das wusste Ridley Scott in seinem Science-Fiction-Horror-Meisterwerk Alien. Das weiß, vollkommen anderes Genre, aber so breit ist Geschichten erzählen im Kino nun mal. Das weiß auch Laszlo Nemes, der mit seinem Auschwitz-Drama Son of Saul den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewann. Das, was wir nicht sehen, evoziert häufig einen viel tieferen Schock als Gezeigtes. Tom McCarthy arbeitet in seinem Film Spotlight nach diesem Prinzip. Er erzählt vom systematischen Missbrauch, den katholische Priester in Boston an Kindern und Jugendlichen über Jahre beging. Law wusste es. Deshalb hat er so reagiert. Er wusste, es gibt andere. Doch McCarthy entwirft diesen Kosmos von Gewalt, Lügen, Vertuschung, Verschweigen, ohne eine kinotypische Missbrauchsszene, indem er die Journalisten zeigt, die das aufdecken. Ein genialer dramaturgischer Schachzug. Nun ja, er mag nicht perfekt sein. Aber wir müssen das Gute erhalten, trotz einiger verdorbener Äpfel. So entsteht sowas. Was meinen Sie? Irgendeiner übt Druck auf einen anderen aus und eine ganze Stadt zieht einfach weg. Und außerdem, auch das macht Kino merkwürdigerweise immer wieder sinnlich, wie faszinierend, ist Spotlight ein Film der Arbeit abbildet, die des investigativen Printjournalismus, der Chefredakteur bei seinem Verleger. Sie wollen die katholische Kirche verklagen. Sie halten das für derart wichtig? Ja, das tue ich. Was von unseren Abonnenten nicht unbemerkt bleiben wird, 53% sind katholisch. Ich denke, es wird Sie interessieren. Platz 1. Hail Caesar von Joel und Ethan Coen. Der Coens Verbeugung vor dem alten Hollywood der 1950er Jahre. In der Hauptrolle Josh Brolin als Eddie, der Studiomann, der jeden Skandal zu reparieren hat. Hail Caesar hat dabei einen Moment, der den Kern des Kinos zeigt, besser spürbar werden lässt. George Clooney als Megastar im Film, der nach seiner Entführung zurückkehrt zu den Dreharbeiten des Bibelschinkens und loslegt mit seinem Abschlussmonolog vor dem am Kreuz hängenden Jesus, legt so los, dass die ganze Stimmung von Ironie und Absurdität, die den Film bisher prägte, mit jedem Wort, jedem Halbsatz, den dieser Bert Whitlock spricht, langsam hinübergleitet in Wahrhaftigkeit, in Ehrfurcht, in, ja, Andächtigkeit. Ganz unironisch. Weder das Scriptgirl, noch der Beleuchter, noch der Regisseur, noch wir Kinogänger, die wir uns vorher kringelig gelacht haben über diesen absurden Hollywood-Kosmos, können uns diesem anderen Ton entziehen. Warum? Keine Ahnung. Es ist einfach so. Eine verblüffende Szene, wenn die Coen-Brüder so die Macht des Kinos auf den Punkt bringen, um Hail Caesar wäre kein Coen-Film. Wenn das jetzt nicht passieren würde, hören Sie selbst. Eine Wahrheit, die wir sehen könnten, hätten wir doch nur... Ja? Hätten wir nur... Einen... Einen... Glauben! Glauben! Glauben! Der Star hat mal wieder kurz vor der spirituellen Klimax seinen Text vergessen. Ende mit der Andacht. Und dabei haben wir euch doch, sagen uns die Coens, wir haben euch vorher die ganze Zeit gezeigt, dass das alles nur Schein ist. Aber uns Kinogängern ist einfach nicht zu helfen.